wir so viel fremdes Blut vergossen. Wir haben den Tod gesucht und gefunden und mit ihm einen Geheimbund geschlossen. Im Dunkel der Nacht halten wir Gericht über jene, denen wir Rache geschworen. Feige Verräter, die dem Feind gedient, gegen ihnen ging uns der Krieg verloren. Wilde Mörder, das sind wir, trachten nach dem Leben dir. Grausam, kindisch, gnadenlos, empfängst du unseren Todesstoß. Wilde Mörder, unerkannt, so töten wir in Stadt und Land. Du kannst uns nicht entkommen, auch dein Leben wird genommen. Unsere Waffen sind verziert mit Runen, die dir einen qualvollen Tod versprechen. Furcht und Schrecken kommen über dich, wenn wir in deine heile Welt einbrechen. Mit kalten Augen, aus schwarzen Masken und keinem Wort aus unserem Munde. So werden wir dir gegenübertreten in deiner allerletzten Lebensstunde.